Ich habe mir den Kopf zerbrochen, was ich tun soll. Daddy, einfach sagen, was los ist? Wahrscheinlich hätte er dann die Polizei eingeschaltet. Eben. Und wer weiß, was diese Verbrecher dann mit ihm gemacht hätten. Hm. Zum Glück hatte ich eine Idee und habe euch den Brief geschrieben. Ich hoffte, dass ihr ihn heute bekommt und dann das tut, worum ich euch gebeten habe. Dir zu vertrauen. Genau. Und dann habe ich die Sachen gestohlen. Aber nicht, um sie diesen Verbrechern zu geben, sondern um mich damit aus dem Staub zu machen und mich dann mit euch zu treffen, damit wir zusammen überlegen, wie es weitergehen soll. Na toll. Meine Idee war ganz einfach. Die Dokumente sind erstmal aus dem Spiel. Die Erpresser stehen dumm da. Und wir können die Stadt aus Gold finden. Ich wusste ja, dass Daddy auf seine Vortragsreise geht und deshalb weit weg und in Sicherheit ist. Mhm. Naja. Aber insgesamt ist die Sache dann ja eher in die Hose gegangen. Weshalb hast du uns eigentlich die Schlüsselkarte geschickt, Barbara? Der Name des Motels hätte als Treffpunkt doch gereicht und du hättest uns reinlassen können. Das hatte ich auch vor. Ich wusste aber auch, dass die Typen nicht locker lassen und mir garantiert weiterhin auflauern würden. Deshalb habe ich mich unbemerkt hier im Motel einquartiert und kurz darauf an der Rezeption um eine Ersatzschlüsselkarte gebeten, da ich meine irgendwo verbummelt hätte. Ah, hattest du natürlich nicht wirklich. Klar, denn für den Fall der Fälle, dass mich die Typen vor unserem Treffen abgreifen sollten, wollte ich euch die Möglichkeit geben, die Dokumente aus diesem Zimmer in Sicherheit zu bringen.